A16 Akzent, Pause und Satzmelodie. Hören Sie und sprechen Sie nach. Möchtest du kein Aprikosenkompott? Magst du vielleicht ein Eis zum Nachtisch? Tut mir leid, aber Leber gibt es leider nicht mehr. Wir haben verschiedene Sorten Kräutertee. Das ist sehr bekömmlich. Der Schwertfisch schmeckt gut und er hat keine Gräten.